A. Hallo Gisela, hier ist Marion. Ich bin noch im Buchladen. Mein Auto steht vor der Bank. Ich komme dich sofort abholen. Wir treffen uns vor der Post. Warte da am Eingang auf mich. Ich bin gleich da.